haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Hilferuf. Frau Bazzelli arbeitete mit Kindern, was an sich eine durchaus sinnvolle Beschäftigung ist. Allerdings haben es Kinder so an sich, dass sie immer dann am lautesten sind, wenn sich zwei Erwachsene unterhalten möchten. Wir versuchten es trotzdem. Um es gleich vorweg zu sagen, ich kann mir keinen Privatdetektiv leisten. Dann komme ich ein anderes Mal. Nein, Sie müssen mir zuhören. Jemand ist in Gefahr. Dafür ist die Polizei zuständig. Die ermitteln langsam, aber es kostet sie nichts. Sie ermitteln überhaupt nicht. Darum geht es nämlich. Ich habe auf meinem Handy einen Hilferuf gekriegt. Eine Mitteilung. Ein gewisser Patrick schreibt, dass man ihn in Grünwil gefangen hält. Niemand bleibt freiwillig längere Zeit in Grünwil. Sie nehmen mich auch nicht ernst. Von welchem Handy hat er die Mitteilung verschickt? Das Handy gehört einem Mann. Dieser wurde weder entführt, noch glaubt die Polizei, dass er jemanden entführt hat. Vielleicht war die Mitteilung die Idee eines Werbeheinis. Für ein bisschen Aufmerksamkeit tun die alles. Ich habe im Netz nach Leuten gesucht, die ebenfalls eine solche Mitteilung erhalten haben. Normalerweise wird man in den sozialen Netzwerken fündig. Aber da ist nichts. Ich bin die Einzige und das bedeutet, dass die Mitteilung echt ist. Eine gewagte Schlussfolgerung. Weshalb sollte sich dieser Patrick an Sie wenden? Kennen Sie ihn? Ich habe mit einem Patrick zusammengearbeitet, aber dieser Patrick lebt heute in Kanada, da bin ich mir sicher. Vielleicht war er auf Geschäftsreise und Sie sind die einzige Person in der Schweiz, deren Nummer er noch im Kopf hat. So nahe waren wir uns nicht. Zudem war er heute Morgen auf Facebook. Er kann nicht der Entführte sein. Ich erhalte ebenfalls manchmal seltsame Textmitteilungen. Immer wenn sie mit Smileys ergänzt sind, weiß ich, dass sie nicht für mich sind. Bitte, tun Sie mir den Gefallen und versuchen Sie herauszufinden, ob tatsächlich ein Patrick entführt wurde. Ich lade Sie dafür zum Essen ein. Bei mir. Ich bin eine gute Köchin. Das ist ein unwiderstehliches Angebot. 5 Gänge. Sie werden begeistert sein. Mein Magen knurrte, offenbar gefiel ihm die Einladung. Ich knurrte ebenfalls, aber aus einem anderen Grund. Sie textete mir die Handynummer und die Kontaktdaten des Mannes, dem der Anschluss gehörte, von dem aus der Hilferuf abgeschickt worden war. 2 Stunden später stand ich einem Mann gegenüber, der rätselte, wie ein riesiges Sofa in einen eher kleinen Lieferwagen buxieren sollte. Ah, zu zweit könnten wir es schaffen. Tja, dieses Sofa bringen Sie nicht mal zu 5 in diesen Wagen, außer Sie zersägen es. Ja, wenn ich die Tür hinten offen lasse, sollte es gehen. Das wäre gemeingefährlich. Na komm, wir versuchen es. Ich mag es nicht, wenn man mich duzt. Ja, sind Sie nicht der Tagelöhner, der mir zugeteilt wurde? Ich stehe auf keiner Lohnliste, auch nicht für einen Tag. Was machen Sie dann hier? Was wollen Sie von mir? Ich möchte mich über Ihr Handy unterhalten. Über mein Handy? Was ist damit? Auf Ihrem Handy wurde ein Hilferuf versandt. Ach so, das habe ich schon alles der Polizei erklärt. Dann erklären Sie es mir noch einmal. Ich höre gerne zu. Wieso sollte ich das tun? Weil mein Name Maloney ist und ich als Privatdetektiv arbeite. Ach du meine Güte. Ein bisschen viel Aufwand für eine alberne Textmitteilung. Aber gut, wenn es sein muss. Ich besitze 3 verschiedene Handys mit unterschiedlichen Rufnummern. Eines ganz privat, eines als Transportunternehmer und eines für alles andere. Und dieses eine für alles andere habe ich in einer Pizzeria liegen lassen. Vermutlich haben Jugendliche damit rumgespielt und diese Mitteilung verschickt, das ist alles. In welcher Pizzeria haben Sie das Handy liegen gelassen? Das war in Grünwil, ich bin öfter da. Ich muss dieses verdammte Sofa in den Lieferwagen reinbringen. Helfen Sie mir. Mein Arzt hat mir verboten, schwere Dinge zu heben. Ja, mein Arzt hat mir das auch verboten, aber ich tue es trotzdem. Muss das Sofa nach Grünwil? Nein, hören Sie auf mit dieser Geschichte. Ich habe die Nummer sperren lassen. Verschwinden Sie oder helfen Sie mir. Ich entschied mich für die erste Variante. Im Polizeipräsidium lächelte ein Polizist aus Pappe und forderte ahnungslose junge Menschen dazu auf, sich als Polizeiaspirant zu bewerben. Wenn alle so endeten wie jener Mann, der mich mürrisch begrüßte, war dies der Anfang vom Ende aller Karriereträume. Na, Maloney, sind Sie wieder ratlos und erhoffen sich hier ein wenig Erleuchtung? Das Einzige, was hier erleuchtet wird, ist die Außenfassade, damit alle sehen, dass man großzügig ausweichen sollte. Ich habe keine Zeit für Ihre Sprüche. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe heute Abend einen Auftritt im Lokalfernsehen. Live, Maloney. Die Stadt darf Ihnen beim Schnarchen zuschauen. Ich darf einem Mann gratulieren, der einem Knaben das Leben gerettet hat. Das ist wie bei Präsidenten, die nichts mehr zu sagen haben. Sie dürfen viele repräsentative Aufgaben übernehmen. Der Mann hat einen Knaben davor bewahrt, von einem Lastwagen überrollt zu werden. Dabei hat er sich ein Bein gebrochen. Das ist Heldenmut, Maloney. Das ist kein Grund, der Bevölkerung vor Augen zu führen, welch jämmerliche Gestalt Sie sind. Das ist der pure Neid. Ihnen könnte ein Auftritt im Privatfernsehen viele neue Klienten bescheren. Dazu müssten Sie aber eingeladen werden. Ich würde nicht hingehen. Das sagt sich so leicht, wenn man nicht eingeladen wird. Je weniger Menschen mein Gesicht kennen, umso einfacher kann ich andere Menschen observieren. Wenn Sie wieder einmal einen Auftrag haben. Deshalb bin ich ja hier. So. Also gut, was wollen Sie? In Greenville wird ein Mann gefangen gehalten. Ach, diese Geschichte. Wir haben das überprüft, es wird niemand vermisst und der Handybesitzer konnte glaubhaft versichern, dass er nichts mit dieser Mitteilung zu tun hat. Seltsam ist sie trotzdem. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie kümmern sich um alles, was seltsam ist, ich kümmere mich um alles, was mit Mord und Totschlag zu tun hat. Haben Sie wenigstens überprüft, ob das Handy zur Zeit der Mitteilung tatsächlich in Greenville war? Ja, und es gibt in der unmittelbaren Nähe tatsächlich eine Pizzeria. Der Mann hat die Wahrheit gesagt. Er hat keine Vorstrafen und ist doch sonst nie aufgefallen. Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Mitteilung um einen Hoax handelt. Ist das bayerisch? Hoax ist ein Schwindel, eine Falschmeldung. Es gibt immer Leute, die auf so etwas hereinfallen. Vor allem ältere Herren, denen das Internet eine Festplatte mit 7 Siegeln ist. Meine Klientin hatte mich in der Zwischenzeit bereits zugetextet. Offenbar war ihr trotz all der Kinder ziemlich langweilig. Ich fuhr zu ihr und sie hörte mir aufmerksam zu. Wenn mein Gefühl mir sagt, dass dieser Hilferuf echt ist, dann kann ich nicht anders. Ja, wir sollten alle Möglichkeiten durchgehen. Am Schluss werden wir da landen, wo auch die Polizei gelandet ist. Ich habe mir das so überlegt. Dieser Patrick hatte Todesangst. Er ist irgendwie an dieses Handy rangekommen. Er tippt zitternd die Nummer und die Nachricht ein. Es gelingt ihm gerade noch, die Mitteilung zu versenden, als sein Entführer ihm das Handy aus der Hand schlägt. Der Entführer weiß, an wen die Nachricht ging. Er geht die Kontakte im Handy dieses Patrick durch und sieht erfreut, dass Patrick Nummern vertauscht hat. Ja, das ist alles schön und gut, aber bringt uns das tatsächlich weiter? Natürlich bringt uns das weiter. Es gibt Nummern, die man oft vertauscht und welche, die man fast nie vertauscht. Zum Beispiel 11 oder 22 oder 33 oder 44. Wenn man die vertauscht, klingelt es trotzdem am richtigen Ort. Ich habe eine Nummer, die man sich einfach merken kann. 600 36 00. Es gibt nur zwei Zahlen, die man in der Hektik verwechseln könnte. 3 und 6. Ich glaube deshalb, dass dieser Patrick eigentlich die Nummer 663 00 eintippen wollte. Und ich soll nun herausfinden, wem diese Nummer gehört. Die Nummer ist gültig. Wenn man anruft, klingelt es oder es kommt die Combox. Ich habe auch schon eine Mitteilung geschickt, aber es reagiert niemand. Weil der oder die Besitzerin sich wundert, dass eine Mitteilung von einer Nummer kommt, die fast identisch ist mit der eigenen. Sie können doch sicherlich herausfinden, wem diese Rufnummer gehört. Ich könnte es versuchen. Ein bisschen mehr Enthusiasmus hätte ich schon erwartet. Ich werde mich mit großer Begeisterung in die Arbeit stürzen. Sie müssen sich nur vorstellen, dass da jemand verzweifelt in einem Keller gefangen gehalten wird. Und wir sind für diesen Menschen die einzige Hoffnung. Ich hatte meine Zweifel, aber was tut man nicht alles, wenn ein 5-Gänge-Menü lockt? Und allein schon der Umstand, dass sich die Polizei damit zufrieden gab, noch weniger als nichts zu tun, war für mich ein Anreiz, weiterzumachen. Ich verbrachte den Abend in einer Bar, in der eine Freundesklicke einen Geburtstag feierte. Es war laut und fröhlich und mir wurden mehrere Drinks spendiert. Am nächsten Morgen hatte ich einen fürchterlichen Kater, da die Drinks aus sehr unterschiedlichen Flaschen stammten. Meine Klientin hatte keinerlei Mitleid. Haben Sie die Nacht durchgearbeitet? Selbstverständlich, das mache ich immer so. Tag und Nacht, bis die Erkenntnis lacht. Was haben Sie herausgefunden? Dass ich Whisky, Wodka und Gin nicht wirklich vertragen. Sie haben sich betrunken? Man hat mich mehr oder weniger dazu gedrängt. Jetzt aber bin ich wieder voll und ganz für Sie da. Das will ich schwer hoffen. Ich habe nämlich tatsächlich etwas gefunden im Internet. Leider gibt es da keine gute Bar, sonst wäre ich auch öfter da. 600-63-00. Diese Nummer habe ich gesucht. Und ich habe einen Eintrag gefunden bei einer Online-Auktion. Ich habe einen Namen. Lucia Bazzelli, ich weiß, ich weiß. Sehr witzig. Die Frau heißt Katharina Nagel. Das ist der Name der Frau, der dieser Patrick eigentlich seinen Hilferuf senden wollte. Wenn das mit den verdrehten Nummern tatsächlich stimmt. Haben Sie zwischen all den Shots eine bessere Erklärung gefunden? Ich war kurz davor, aber dann reichte mir jemand ein Glas Gin. Kein Mensch kann klar denken, wenn er Gin trinkt. Was ist jetzt? Reden Sie mit der Frau oder muss ich alles alleine machen? Ich werde mit ihr reden, werde ich. Aber wenn sie diesen Patrick so gut kennt, weshalb vermisst sie ihn nicht und geht zur Polizei? Diese Frage müssen Sie nicht mir stellen. Ich muss jetzt zu den Kindern. Trinken Sie noch 3 Tassen Kaffee und danach machen Sie einen Termin aus mit dieser Katharina Nagel. Dies stellte sich als schwierig heraus, weil der Anschluss dauernd besetzt war. Am frühen Nachmittag schaffte ich es schließlich. Ihre Stimme klang angenehm, doch ich musste mich anstrengen, um sie davon zu überzeugen, mir einige kostbare Minuten ihres Lebens zu opfern. Wir trafen uns in einem Café. Privatdetektiv finde ich aufregend. Das ist wie in den alten Filmen, als noch alle geraucht haben. Ich rauche schon lange nicht mehr. Mein Arzt hat mich vor die Wahl gestellt, Zigaretten oder Fertigpizza. Mein Magen war schneller. Was ist mit dieser Nachricht? Sie glauben tatsächlich, dass sie für mich bestimmt war? Kennen Sie keinen Patrick? Ich müsste nachdenken. Tun Sie das. Ich bin Single und ich bin One-Night-Stands nicht abgeneigt. Da kann man sich nicht jeden Namen merken. Das geht manchmal ganz schnell, vor allem wenn man sich auf einer App näher kommt. Darüber können wir uns gerne im Anschluss unterhalten. Ich habe da meine speziellen Vorlieben. Nur zu. Mir ist fast keine Praktik fremd. Ich mag Männer, die wie ausgehungerte Poeten aussehen. Wenn sich dieser Fall so weiterentwickelt, werde ich Ihnen in ein paar Wochen sehr gut gefallen. Männer, die etwas Verzweifeltes an sich haben. Auch das kann ich bieten, vor allem nachdem ich im Polizeipräsidium war. Sorry, aber das passt nicht. Und ich habe auch keine Lust zu flirten. Gab es vielleicht einen Patrick, der in Ihr Beuteschema passte? Jetzt fällt es mir ein. Ja klar, er nannte sich Pat. Das ist doch die Abkürzung für Patrick. Ich schau mal kurz nach. Sie haben alle Ihre Liebhaber gespeichert. 2 Punkte. Das ist nicht schlecht. Das Maximum sind 5, aber das hat noch keiner erreicht. 4, auch erst einer. Leider verheiratet. Eine Menge kriegen 0 Punkte. Sie bewerten Ihre Lovers. Klar, machen heute doch alle. Aber ich stelle das nicht online, das bleibt auf meinem Handy. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er war mir zu passiv. So etwas findet man erst heraus, wenn man sich auf einen Typen einlässt. Das ist wie nachts mit dem Whisky und dem Gin. Man nimmt, was man kriegt und merkt dann, dass es das Falsche war. Also so desperate bin ich nicht. Pat, jetzt erinnere ich mich schon besser. Also weniger an ihn als an seine Wohnung. Gepflegt und schön eingerichtet. In der Nähe eines Parks. Aber an sein Gesicht kann ich mich nicht erinnern. Mir genügt seine Adresse. Nicht so schnell, das kommt schon noch. Gleich neben dem Park war eine Kirche und ein Asiate. Sie wissen schon, ein Laden mit all den asiatischen Gewürzen und so. Eine halbe Stunde später erinnerte sie sich sogar an die Hausnummer, das Stockwerk und die Farbe des Bettbezugs. Ich fuhr hin und das Namensschild lautete auf P. Wohlleb. Ich klingelte und hörte ein Rumpeln in der Wohnung, als wäre jemand über etwas gestolpert. Doch niemand öffnete. Ich drückte die Klinke und staunte nicht schlecht. Die Wohnungstür war nicht abgeschlossen. In der Wohnung traf ich auf einen alten Bekannten. Was machen Sie hier? Sind Sie mir gefolgt? Ist das die Wohnung, in die Sie das Sofa transportieren sollten? Das geht Sie nichts an. Sie suchen nach etwas. Auch das geht Sie nichts an. Ich könnte Ihnen behilflich sein. Medikamente. Der Wohnungsmieter benötigt dringend Medikamente. Patrick, der Mann, den Sie entführt haben. Es ist nicht so, wie Sie denken. Dieser Satz kommt mir bekannt vor. Ich mache das professionell, nicht kriminell. Sie entführen Menschen professionell. Es ist eine meiner Tätigkeiten. Ah. Es gibt Menschen, die suchen diesen Thrill. Ich biete Entführungen an. So einfach ist das. Was geschieht mit den Leuten, die Sie entführen? Je nach Auftrag behalte ich sie einen Tag oder länger in meinem Keller. Dort kriegen sie nur Wasser und Brot. Ich hatte schon Kunden, die in meinem Keller eine erfolgreiche Diät machten. Was ist mit diesem Patrick? Wie lange möchte er weggesperrt werden? 3 Tage. Leider hat er vergessen, die Medikamente mitzunehmen, die er täglich einnehmen muss. Hat er deshalb einen Hilferuf verschickt? Ich habe das Handy nur kurz aus den Augen gelassen. Wenn die Leute aufgeregt sind, machen sie solchen Unsinn. Ich möchte mit ihm reden. Rufen Sie ihn an. Das geht nicht. Ich habe ihm das Handy weggenommen. Das gehört mit zum Spiel. Dann bringen Sie mich zu ihm. Er soll mir persönlich sagen, dass das alles in Ordnung ist. Das werde ich nicht tun. Auch nicht, wenn ich die Polizei rufe. Also gut. Wenn es unter uns bleibt, bringe ich sie zu ihm. Zuerst aber muss ich die Medikamente suchen. Normalerweise findet man die im Badezimmer oder in der Küche. Da habe ich schon gesucht. Wie heißt das Medikament? Ich habe es aufgeschrieben. Hier. Er hielt mir sein Handy unter die Nase. Der Name des Medikamentes sagte mir nichts. Es dauerte eine Weile, bis wir fündig wurden. Wir fuhren in seinem Lieferwagen nach Grünwil. Der Keller befand sich in einer anonymen Wohnsiedlung. Im Keller lag ein Mann am Boden und regte sich nicht. Mist, er ist bewusstlos. Was machen wir jetzt? Ich rufe die Sanität. Das geht nicht. Der Typ ist gefährlich. Er sieht ziemlich harmlos aus. Nicht dieser Typ. Der Typ, der mir den Auftrag erteilt hat. Sie haben Patrick gegen seinen Willen entführt. Meine Geschäfte befinden sich in einer finanziellen Schieflage. Der Auftrag war lukrativ. Wie heißt der Mann? Keine Ahnung. Das ging komplett anonym. Ich habe ihn nicht gesehen, nur einmal mit ihm gesprochen. Garantiert ein gestohlenes Handy. Er hat bar bezahlt, 2000. Weitere 2000 erhalte ich, wenn die Sache durch ist. Das ist ein Profi. Ich werde jetzt den Notarzt rufen. Dann hau ich ab. Das ist keine gute Idee. Sie sollten sich der Polizei stellen. Das werde ich nicht tun. Ich muss meinen Auftraggeber informieren. In genau einer Stunde erwartet er von mir eine Nachricht, die ich in der Stadt hinterlegen muss. Sie bleiben hier. Wollen Sie mich etwa festhalten? Ein Messer blitzte auf und es war ein gutes Argument, ihn gehen zu lassen. Die Sanitäter waren rasch da und verfrachteten Patrick Wohlleb ins Krankenhaus. Ich fuhr zurück in mein Büro und gönnte mir einen Whisky. Als ich später den Fernseher einschaltete, war der Auftritt des Polizisten schon lange vorbei. Der entführte Patrick Wohlleb war in Lebensgefahr. Meine Klientin wusste nicht, ob sie sich darüber freuen sollte, dass ihre Sturheit ihm vielleicht das Leben rettete, oder ob sie traurig sein sollte, weil die Rettung vielleicht zu spät kam. In meinem Büro tauchte überraschend auch Frau Nagel auf. Als ich die Nachricht im Radio hörte, war mir sofort klar, dass es sich um Pat handelt. Was für eine Nachricht kam im Radio? Dass in einem Keller in Grünwil ein bewusstloser Mann aufgefunden worden ist. Dann weiß jetzt auch der Täter, dass Patrick Wohllebs Entführung aufgeflogen ist. Ich verstehe das alles nicht. Was hat dieser Typ verbrochen, dass das Schicksal es so schlecht mit ihm meint? Meinen Sie mit Schicksal die Tage im Keller oder den One-Night-Stand mit Ihnen? Mir ist nach und nach wieder alles eingefallen. Ich sagte doch schon, dass ich auf verzweifelte und irritierte Typen stehe. Und er war irritiert, weil er Augenzeuge eines Einbruchs geworden war. Er hat den Täter gesehen oder erkannt? Nur gesehen. Er arbeitete bei einem Uhrenhändler und war nach Geschäftsschluss noch im Laden. Der Einbrecher fühlte sich sicher und war nicht maskiert. Der Augenzeuge könnte ihm gefährlich geworden sein. Wozu aber eine Entführung? Ich kenne mich in diesen Dingen nicht aus. Glauben Sie, dass er Pat töten wollte? Nein, nein. Eine Entführung ist viel zu riskant. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich habe gelesen, dass Menschen nach einer Stresssituation viel reden. Pat hat nicht geredet, er hat gezeichnet. Das ist hochinteressant, hilft uns aber auch nicht weiter. Ich finde, er hat Talent. Sehen Sie? Ja, Im Spital hat er ganz anders ausgesehen. Das ist kein Selbstporträt, das ist der Einbrecher. Gut gezeichnet. Er hat die Zeichnung bei mir gemacht und sie dann vergessen mitzunehmen. Vielleicht wollte er sie auch nicht mitnehmen. Was meinen Sie, soll ich ihn im Spital besuchen? Wenn Sie keine Angehörige sind, können Sie ihn nicht sehen. Steht es so schlimm um ihn? Die Ärzte sind verhalten optimistisch. Erkennen Sie den Mann auf der Zeichnung? Wieso sollte ich? Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Aber ich komme nicht drauf. Und irgendwie sah er anders aus. Sie sollten warten, bis sich Ihr Gedächtnis wieder frisch und munter fühlt. Kann es sein, dass das alles ein Wink des Schicksals ist? Für Sie? Ich habe heute Nacht von Pat geträumt. Das mache ich sonst nie, also von ehemaligen Liebhabern zu träumen. Jedenfalls erinnere ich mich nie daran. Für solche Geschichten bin ich nicht zuständig. Ich hoffe so sehr, dass er wieder gesund wird, damit ich mit ihm reden kann. 2 Punkte sind nicht der Hit, aber in einer Beziehung zählen auch noch andere Dinge, oder? Ich wünschte ihr und vor allem ihm alles Gute. Die Zeichnung durfte ich behalten. Sie gehörte offenbar zu diesem verzwickten Fall. Und vielleicht gab es zu der Zeichnung einen Eintrag im Strafregister. Im Polizeipräsidium hatte man derweil ganz andere Sorge. Üble Sache, Maloney. Diese Fernsehleute machen, was sie wollen. Ich habe mich richtig gut vorbereitet. Ich konnte das Gedicht auswendig, habe es fehlerfrei aufgesagt. Stattdessen sieht man nur, wie ich dem Mann die Hand reiche. Und danach darf er erzählen, wie er den Jungen zurückzog und wie er selbst umfiel und sich das Bein brach. Die Medienleute haben eher mein Gespür, was beim Publikum ankommt. Und sie gehören definitiv nicht dazu. Immerhin erkennt man mich gut. Ich wurde heute Morgen auch schon von mir unbekannten Personen auf der Straße gegrüßt. So muss ich ein Star vorkommen, Maloney. Sie sollten versuchen, am Abend im angesagtesten Restaurant einen Tisch zu ergattern. Ich wette, dass Sie kläglich scheitern werden. Egal, Maloney, es war eine schöne Sendung. Stimmen Sie mir doch zu. Ich habe sie mir nicht angesehen. Ich hatte Besseres zu tun. Ich habe davon gehört. Wir konnten nicht ahnen, dass es tatsächlich eine Entführung gab. Sie hatten schlicht keine Zeit, weil Sie an Ihrem dämlichen Gedicht feilten. Wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Wir halten ständig Meldungen über vermisste Personen oder verdächtige Beobachtungen. 90% davon sind Unsinn. Wir gehen trotzdem jeder Meldung nach. Und was ist mit dem Einbruch, den dieser Mann hier verübt hat? Moment, was soll das, Maloney? Sie haben die Sendung ja doch gesehen. Die Zeichnung ist nicht schlecht, aber Sie haben ein Detail vergessen, den Bart. Sie kennen den Mann auf der Zeichnung. Da wollen Sie mich verkackeiern, Maloney. Das ist Heinz Durrer, der Mann, der dem Jungen das Leben gerettet hat. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, bei manchen Menschen dauert es eben ein bisschen länger. Wir müssen sofort zu ihm. Sofort. Sie können Ihr Gedicht noch einmal aufsagen. Das werde ich nicht tun. Das ist unter meiner Würde. Einfach weggeschnitten haben Sie es. Dann kommen Sie mit und verhaften diesen Mann. Einen Helden verhaften. Zudem trägt der Mann einen Gips, er läuft uns nicht davon. Es gelang mir trotzdem, ihn dazu zu bewegen, mich zu begleiten. Unterwegs versuchte ich ihm zu erklären, was vorgefallen war. Er nickte oft, schüttelte noch öfter den Kopf und begriff überhaupt nichts. Durer war alles andere als erfreut, als er uns sah. Ich dachte, die Spitex kommt. Die kommt garantiert, aber zuerst sind wir an der Reihe. Wird diese dämliche Fernsehsendung noch einmal aufgezeichnet? Im Namen der rausgeschnittenen Szenen sind Sie verhaftet. Auf der Stelle. Wie? Ich habe einem Jungen das Leben gerettet. Schon vergessen? Und einen Mann beinahe ums Leben gebracht. Wovon reden Sie? Patrick Wohlleb. Haben Sie diesen Trottel verhaftet? Weshalb sollten wir Patrick Wohlleb verhaften? Nicht ihn. Diesen Trottel, der ihn entführt hat. In Ihrem Auftrag. Es war eine dumme Idee, ich gebe es zu. Aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Sie haben uns den Helden vorgespielt. Dabei sind Sie ein Krimineller. Das bezahlen Sie auf Rappen und Teller. Wo ist der Teller? Nein, Handschellen. Wo sind die Handschellen? Wenn man einmal zu dichten beginnt, dann kann man nicht mehr damit aufhören, Maloney. Sie haben befürchtet, dass Patrick Wohlleb Sie im Fernsehen wiedererkennt. Deshalb kamen Sie auf die Schnapsidee, ihn entführen zu lassen. Also, so schlecht war die Idee nicht. An allem ist das Fernsehen schuld. Wohlleb kam ebenfalls im Lokalfernsehen. Er hat geschildert, wie er mich gesehen hat. Ich habe ihn ausgekundschaftet. Ich musste sicher gehen, dass wir uns nicht begegnen würden. Aber gegen das Fernsehen konnte ich nichts tun. Man hat Sie zu dem Fernsehauftritt gezwungen. Mehr oder weniger. Es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, wie ich den Jungen gerettet habe. Die sagten, wenn ich nicht bereit bin, vor die Kamera zu treten, dann würden sie diese Videoaufnahmen zeigen. Das wäre aber noch schlimmer gewesen. Denn damals trug ich keinen Bart. Genauso wie beim Einbruch. Wohlleb hätte mich sofort wiedererkannt. Vielleicht hat er sich diesen Müll gar nicht angesehen. Na, Moment mal, Loni, das ist kein Müll. Die Sendung hat eine tolle Einschaltquote. Und dank mir auch Authentizität oder so. Heißt es zum Davonlaufen. Da macht man einmal etwas richtig im Leben und wird dafür bestraft. Was geschieht jetzt mit mir? Das hängt auch ein wenig davon ab, ob sich Herr Wohlleb wieder erholt. Ich habe ihn nicht entführt. Dieser Trottel ist dafür verantwortlich. Suchen Sie ihn. Hat er tatsächlich Entführungen als Spiel angeboten? Deshalb kam ich auf die Idee. Ich habe darüber einen Beitrag gesehen. Schon wieder dieses verdammte Fernsehen. Entführungen als Spiel, was soll das wieder heißen? War die ganze Sache nur fürs Fernsehen gespielt? Diese Entführung war echt. Aber der Entführer verdiente Geld damit, dass er Leute auf ihren eigenen Wunsch hin entführte. Leute lassen sich auf eigenen Wunsch entführen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wie lange sind Sie schon als Einbrecher aktiv, Herr Dura? Das sage ich nicht. Das wird jetzt alles gegen mich verwendet. Wir sollten diesen Fall endgültig abschließen. Was wird jetzt mit mir? Muss ich in Untersuchungshaft? Können Sie nicht warten, bis der Gips weg ist? Wenn Sie schon keinen Grips haben, dann haben Sie wenigstens einen Gips. Das war gut, Maloney. Schade, dass mir das nicht spontan im Fernsehen eingefallen ist. Grips und Gips. Aber die hätten das auch wieder weggeschnitten. Die schneiden alles weg, was kulturell wertvoll ist. Noch in der Nacht stellte sich der Mann, der Wohlleb entführt hatte. Wohlleb überlebte. Und meine Klientin kochte für mich tatsächlich ein leckeres Fünf-Gänge-Menü. Von den mindestens 2 Gänge auch noch am Tag danach zu sehen waren. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Hilferuf,